am Morgen, so etwa halb acht. Wer klingelt da so früh, mitten in der Nacht? Hallo, wir wollen mal mit dir reden. Wir bringen Gottes Wort, bringen seinen Segen. Ich ließ sie rein, wie dumm von mir. Was wollt ihr trinken? Schnaps oder Bier? Ein Porno lief im Fernsehen, ich ließ ihn laufen. Und obendrein soll ich einen Wachturm kaufen. Antichrist, was für ein Schock. Den Zeugen Jehovas greif ich unterm Rock. Die Nonnen sind am besten im Bett. Ein Antichrist, was ist der nett? Ich lebe mit allen Sünden der Welt. Alkohol, viele Frauen, schnelles Geld. Da soll mir doch ein Pfaffe was erzählen. Ich soll einen anderen Lebensweg wählen. Eine Menschenerfindung, so anzubeten. Alle Freuden des Lebens so zu zertreten. Redet nur weiter von einem Erbarmen. Ich bleibe, was ich bin. Und Amen. Antichrist, was für ein Schock. Den Zeugen Jehovas greif ich unterm Rock. Die Nonnen sind am besten im Bett. Ein Antichrist, was ist der nett? Früh am Morgen, so etwa halb acht. Man klingelt da so früh, mitten in der Nacht. Hallo, wir wollen mal mit dir reden. Wir bringen Gottes Wort, bringen seinen Segen. Ich ließ sie rein, wie dumm von mir. Was wollt ihr trinken, Schnaps oder Bier? Ein Porno lief im Fernsehen, ich ließ ihn laufen. Und obendrein sollte ich einen Wachturm kaufen. Antichrist, was für ein Schock. Den Zeugen Jehovas greif ich unterm Rock. Die Nonnen sind am besten im Bett. Ein Antichrist, was ist der nett?